Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Hesekiel, Kapitel 34, Vers 5 bis 12. Und so waren meine Schafe ohne Hirten und zerstreuten sich und wurden von wilden Tieren gefressen. Ja, sie zerstreuten sich. Meine Schafe irrten auf allen Bergen und hohen Hügeln umher, sie wurden über das ganze Land zerstreut. Doch niemand kümmert sich um sie und niemand sucht sie. Deshalb, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, weil meine Schafe geraubt und von allen wilden Tieren gefressen wurden, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten sich nicht um meine Schafe kümmerten, weil die Hirten nur für sich selbst sorgten und nicht für die Schafe. Deshalb, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr. Ich werde gegen diese Hirten vorgehen und meine Schafe von ihnen zurückfordern. Ich nehme ihnen das Recht, meine Schafe zu weiden, und sie sollen aufhören, nur für ihr eigenes Wohl zu sorgen. Ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen reißen, damit sie nicht mehr von ihnen gefressen werden. Gott segne dieses Wort. Verirrte Schafe. In diesem Bibeltext, Bibelabschnitt aus dem Buch Hesekiel im Kapitel 34, lernen wir mehr über verirrte Schafe und eben auch Hirten, die Hirten von Israel. Und was hier passiert ist, dass Gott dem Propheten Hesekiel ins Herz spricht, wie Gott denn nun die Situation da sieht im Alten Testament. Und zu Hesekiels Zeit war nun das Exil in vollem Wege unterwegs, dass die Menschen, die Hebräer, die Israeliten ins Exil gingen und ins Exil gebracht wurden. Und das war auch die Folge letztendlich von falschen Hirten. Also Leute, wenn es hier Hirten heißt, dann geht es darum, um die religiösen Anführer der Hebräer, also die Leute, die sich um religiöse Angelegenheiten der Hebräer zu der Zeit kümmern sollten, das aber nicht getan haben und in ihre eigene Tasche gewirtschaftet haben, den Leuten erzählt haben, was sie nun wollten und nicht und vorgegeben haben, für Gott gesprochen zu haben. Aber das waren eben nicht, das waren eben falsche Hirten und falsche Lehrer sozusagen. Und Gott eben spricht eben sein Urteil aus gegen diese Leute, die das getan haben, hilft Hesekiel eben auch zu verstehen, dass Gott selber sich um die Schafe kümmern wird. Also das ist dann die Ermutigung hier. Also das Buch Hesekiel es passiert so viel, also Jerusalem, das ist die Ankündigung von Jerusalems Untergang durch die Babylonier und dann ins Exil zu kommen, weil die Menschen sich abgewandt hatten von Gott und in die Irre geleitet wurden als verirrte Schafe von Leuten, die überhaupt kein Interesse an Gott hatten und schon gar nicht an den Menschen. Und wir müssen also heutzutage verstehen, dass wir als Christen eben auch keinen Kompromiss eingehen dürfen und es leider eben Leute gibt, die vorgeben, vielleicht gute Hirten zu sein, aber wenn Geld irgendwie immer im Spiel ist, geht es entweder um Geld oder um Gott. Also manche Leute haben Christus leider wirklich ausverkauft und sind nur daran interessiert, selber Geld zu scheffeln, Geld zu verdienen, aber haben wirklich keine Beziehung zu Christus und kein Interesse an Christus. Und da hilft uns das, dass wir immer in die Bibel gehen, dass wir selber Gottes Wort verstehen, ob das nun hier im Alten Testament ist, von den Propheten, im Alten Testament Hesekiel zum Beispiel, und das, was uns unser Herrgott Jesus Christus leitet, als Gott im Fleische. Und vor allem, wie er uns sagt, dass wir nicht beiden, wir können nicht Gott und Geld dienen. Ich wiederhole es nochmal, Jesus sagt, wir können nicht Gott und Geld dienen, weil wir einen lieben werden und den anderen hassen werden. Also da ist eben für uns eben wichtig, dass wir wissen, was die Bibel uns lehrt und das nicht verändern und nicht irgendwelchen Leuten zuhören, die die Bibel verändern oder so auslegen, dass das irgendwie ja Gefallen findet, aber dann nicht mehr Gottes Wort ist. Ja, das führt nur dazu, dass dann ja Menschen in die Irre geführt werden, ja, verirrte Schafe sind sozusagen. Und wir selber als Christen tun gut daran, gute Hirte zu sein. Und das beginnt mit unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus in Gottes Wort, dass wir Gottes Wort, die Bibel tagtäglich lesen und mehr über Jesus Christus lernen, warum er gekommen ist und wer er ist, Gott im Fleische und für uns gestorben ist, für unsere Sünden. Und darauf kommt es an. Wir müssen also keine Pastoren sein in dem Sinne, aber als gute Hirten können wir alle, die wir Christen sind, anderen Menschen auch den Weg weisen und auch helfen, zu Christus zu finden. Und darauf kommt es an. Ja, und das lernen wir hier aus dem Buch Ezekiel sehr gut dargestellt. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für die Wahrheit. Wir beten, dass wir nicht verirrte Schafe sind, sondern dass wir uns an dein Wort halten, die Wahrheit Gottes, also Gottes Wort, du hast uns dein Wort gegeben, an die Bibel und wie du dich dann dargestellt hast, manifestiert hast als Gott im Fleische, ja, unserem Jesus Christus und deine Lehren, was du uns aufgezeigt hast. Und wir danken dir natürlich vor allem, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und hast das getan, was wir nie tun können in eigener Kraft ohne dich. Und dafür sind wir dankbar. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist, weil es keine zweite Möglichkeit gibt. Und das ist unser Gebet. Mögen wir alle gute Hirte sein, egal wer wir sind. Wir danken dir und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.